größter Name, herrlichster Name, stärkster Name, dem jedes Knie sich beugt. Oh, wir beten dich an, Herr, in deiner Schönheit, in deiner Herrlichkeit, in deiner Lieblichkeit, weil es hier ist so eine Lieblichkeit. Der Herr ist auch lieblich, der Herr ist stark, er ist mächtig, aber er ist auch lieblich. Er ist unser Bräutigam. Oh, danke, Herr, für deine Lieblichkeit, für deine Süße, die hier ist, für deine süße Liebe. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke für deine Liebe, die da ist. Danke, dass du jeden erfüllst, hier auch am Livestream, wirklich mit deiner Liebe. Oh, mach dich ganz weit auf. Er will dich gerade füllen. Lass dich füllen, lass dich füllen, lass dich füllen. Seine Liebe ist schon in dir. Aber jetzt kommt noch mal ein neuer Schub, ein neuer Schub. Lass dich füllen, füllen von seiner Liebe. Er will dich überfließend, überfließend füllen, füllen mit seiner Liebe. Seine Liebe ist wie Öl. Sie ist wie wunderschönstes Öl. Und im alten Bund war es so, da floss es über die Kleidung von Aaron, heißt es im Psalm 133. Und weißt du, jetzt bei uns fließt es innen. Halleluja, weil er wohnt in uns. Lass sein Liebesöl in dir fließen. Lass es dich durchfließen, seine Liebe, die alles gut macht, die alles in Ordnung bringt. Alles in Ordnung bringt, von Kopf bis Fuß. Es bringt deinen Kopf in Ordnung, deine Gedanken. Wenn du weißt, wie unendlich du geliebt bist, welchen Preis der Herr für dich bezahlt hat, um dich zu haben, um dich zu erlösen, dann kommen deine Gedanken in Ordnung, da kommt auch dein Körper in Ordnung, kommt alles in Ordnung. Oh Herr, danke, dass heute Morgen alles in Ordnung kommt, dass alles auch zur Ruhe kommt. Noch aufgeregte Gedanken waren, wo Sorgen waren. Danke, dass es jetzt verschwindet alles. Verschwindet, verschwindet in deiner Liebe. Verschwindet in deiner Gegenwart. Verschwindet in deiner Herrlichkeit. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Aber wir baden wirklich in deiner Liebe. Nimm ein Bad in seiner Liebe. Nimm ein Bad. So diesen, so einen neuen Wind, wie so ein Frühlingswind, im Geist, der kommt auf sein Leib, der kommt, Halleluja, und dann würde ich den ganzen Leib, jeden einzelnen anbläst, Halleluja, und durchbläst und durchweht, er weht durch. Er weht durch und er spült das Alte weg, er nimmt das Alte weg. Winter ist vorbei. Winter ist vorbei. Halleluja. Weißt du, der Leib Jesu hat immer Frühling. Er ist bestimmt, immer im Frühling und im Sommer zu leben. Egal, was außen rum ist. Oh ja, hör mal auf die Geige. Sie spielt für dich. ein Frühlingswind. Er macht uns fest und stark. Und er lässt uns unser Haus völlig auf den Felsen bauen. Ich hatte im Lobpreis am Anfang, ich hatte ein Bild oder ziemlich am Anfang und ich habe wirklich Häuser wegrutschen sehen. Aber ich habe ganz viele Häuser dann gesehen, die auf den Felsen gebaut waren und die konnten nicht weggeweht werden. Die konnten nicht abrutschen. Die konnten nicht runterfallen. Die konnten nicht runterfallen. Wenn du dein Haus auf den Felsen Jesus Christus und sein Wort gebaut hast, dann wird dein Haus nicht fallen. Es wird nicht stürzen. Es wird nicht stürzen. Egal welche Häuser sonst fallen. Aber dein Haus wird nicht stürzen. Es wird nicht fallen. Und deshalb ist jetzt die Zeit, klarzustellen, Ist mein Haus auf Sand oder ist es auf Felsen gebaut? Ist es auf den Herrn gebaut? Auf sein Wort? Und du kannst heute diese Entscheidung treffen, wenn du es noch nicht getan hast. Herr, ich will mein Haus nicht länger auf Sand bauen, sondern nur auf den Felsen, der Jesus Christus ist. Und der steht und der stark ist und der hält. Der hält. Der hält. Oh, danke, Herr, wir danken dir, dass unsere Häuser auf Felsen gebaut sind, auf dich gebaut sind. Und dass sie nicht wanken und dass sie nicht schwanken in alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Und viele, viele, viele, auch die noch draußen sind, werden in dieser Zeit ihr Haus auf den Felsen bauen. Viele, viele, viele, wir helfen ihnen, ihr Haus auf den Felsen zu bauen. Halleluja. Indem wir ihn im Zentrum, unser Zentrum sein lassen. Indem wir uns im Zentrum seiner Herrlichkeit einfach aufhalten. In ihm. Wir sind bestimmt, in ihm zu sein. Nicht außerhalb von ihm, sondern in ihm. In ihm. In ihm. In Jesaja 40 heißt es, der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, seine Einsicht ist unergründlich. Und wenn das jetzt auf dich zutrifft, dann nimm jetzt neue Kraft. Er gibt dem Erschöpften heute Morgen neue Kraft und den Kraftlosen reichlich Stärke. Selbst junge Leute ermüden und junge Männer werden schwach und stürzen. Sag mal, aber die auf den Herrn vertrauen, die auf den Herrn schauen, gewinnen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie die Adler. Und sie werden nicht müde und sie werden nicht matt. Vater, ich danke dir, dass du mit neuer Kraft kommst auf alle, die erschöpft waren, die erschöpft waren, die müde geworden sind, irgendeiner Weise. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes, dass du müde bist und erschöpft die ganze Zeit. Sondern der Wille Gottes ist, dass du deine Schwingen erhebst. Deine Schwingen erhebst. Wir sind keine Hühner. Wir sind Adler. Deine Schwingen erhebst. Und den Heiligen Geist unter deine Schwingen lässt. Da kommt neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Frei in dir. Neue Kraft, neue Kraft, neue Kraft, neue Kraft vom Himmel, neue Kraft vom Herrn, neue Kraft für jeden. Und nimm es, nimm es, nimm es, dass neue Kraft Erschöpfung geht. Erschöpfung verlässt die Körper. Erschöpfung verlässt die Seelen. Oh, Halleluja. Geht raus, geht raus, geht raus. Und neue Kraft. Oh, Herr, wir tanken, wir tanken. Bist hier, um zu tanken. Zu danken und zu danken. Kraft. Neue Kraft von ihm. Neue Stärke. Oh, danke, wir fahren auf. Wir fahren auf, indem wir auf dich schauen und dich vertrauen. Herr, nicht auf eigene Kraft, nicht auf menschliche Kraft, sondern danke, dass wir Zugang haben, 24 Stunden, zur göttlichen Kraft, zur Kraft, die das ganze Universum zusammenhält. Halleluja. Oh ja, wir machen uns ganz auf, Herr, wir machen uns ganz auf. Oh, wir danken dir. Herzen. Wir erklären, wir werden nicht stürzen, wir werden nicht fallen, sondern wir fahren jeden Tag auf, jeden Tag neu auf, wie ein Adler. Wir schauen auf dich, unseren Herrn, der Anfänger ist, der Vollender unseres Glaubens und der alles mittendrin ist. Der jeden Tag und jede Minute, Herr, Herr, du erfüllst jede Minute unseres Lebens, jede Stunde unseres Lebens, jede Sekunde erfüllst du für uns und deshalb ist Kraft da. Halleluja. Diese Lüge ist zerbrochen, dass nicht genügend Kraft für dich da ist, sondern in jeder Situation ist genug Kraft da. Ist genug Kraft da für dich, ist genug Kraft da. Gott möchte, dass wir Autorität nehmen, auf alle Kraft und auf alle Krafträuber uns stellen. Alles, was dir die Kraft geraubt hat, stell dich mal drauf, stell dich mal drauf und sag, ich lasse es nicht mehr zu, ich lasse es nicht mehr zu, ich lasse es nicht mehr zu, ich lasse es nicht mehr zu, ich lasse es nicht mehr zu. Oh, keine Mächte der, keine Geister der Schwäche, keine Geister der Krankheit. Sondern du hast mich gesund gemacht, Herr. Du hast mich geheilt gemacht. Du hast mich geheilt am Kreuz von Golgatha. Du hast mich geheilt. Du hast mich geheilt. Du hast mich geheilt. Du hast mich stark gemacht. Oh, das ist Kraft. Da fließt Kraft vom Kreuz. Da fließt Kraft vom Kreuz. Da fließt Kraft, neue Kraft vom Kreuz. Neue Kraft für deine Kinder. Neue Kraft für deine Ehe. Neue Kraft für deine Familie. Neue Kraft für deinen Arbeitsplatz. Da fließt neue Kraft jetzt. Für Freude, Freude in unseren Ehen, Freude in unseren Familien, Freude am Arbeitsplatz, Freude in der Gemeinde, Freude, Halleluja, denn die Freude am Herrn und im Herrn, sie ist unsere Stärke, Herr, wir freuen uns in dir, freuen uns in dir, wir freuen uns in dir, lass uns die Freude nicht rauben. Wir freuen uns alle Zeit. Oh, erinnere dich, wenn irgendwie Kraftlosigkeit kommen möchte. Sag, ich freue mich in meinem Herrn. Ich freue mich in meinem Herrn. Ich bin glücklich in meinem Herrn. Er ist mein Glück. Er ist mein Glück. Er ist unser Glück. Er ist unsere Freude. Er ist unsere Stärke. Er ist einfach alles. Und er füllt alles aus. Das ist kein Mangel in unserem Herrn. Null Mangel. Oh, null Mangel. Wir preisen dich. Wir loben dich von ganzem Herzen. Sag mal zu deinem Nachbarn, da ist kein Mangel in Jesus. Und deshalb ist kein Mangel in dir. Und du hast Überfluss. Überfluss. Überfluss an Stärke. Überfluss an Kraft. Überfluss an Autorität. Überfluss an Liebe. Überfluss an Freude. Überfluss an Lösungen. Überfluss. Überfluss. Oh, danke, Jesus. Oh, wir preisen ihn. Preis ihn mal. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Ist unser Gott nicht wunderbar? Und haben wir nicht eine wunderbare Familie auch? Bist du nicht dankbar auch für die Familie, die er dich reingestellt hat? Herr, wir danken dir für diese Liebesfamilie. Für jeden einzelnen, Herr, kostbaren Sohn Gottes, der zu dieser Familie gehört, auch am, der bei Livestream dazuschaut. Halleluja. Und wenn du jetzt zum Platz gehst, drück einfach mal nochmal einen Bruder, eine Schwester, sag, ich liebe dich mit der Liebe Jesu. Halleluja, nehmt eure Plätze ein, wunderbar. Und wir freuen uns ganz besonders heute Morgen, dass wir, Halleluja, Rabbi Boris Grisenko nochmal unter uns haben und mit uns haben. Halleluja, gebt ihm doch mal einen mächtigen Applaus. Und auch Roman ist da. Halleluja. Oh, steht doch bitte mal auf. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mächtigen Mann Gottes, mächtigen Männer Gottes. Oh, er hat uns schon stark gedient gestern Abend und gespannt auf alles, was er heute zu sagen hat. Und es ist einfach eine große Ehre, dass er da ist. Wir hatten ihn schon einmal hier in der Schule und jetzt sind wir sehr froh, dass er an diesem Wochenende, wo es um die Herrschaft der Söhne geht, bei uns ist. Und ich glaube, wir werden heute noch mal weiter was lernen. Wenn du gestern nicht da warst, ich sag dir, hol dir die CDs oder download. Genau, ich glaube, CDs, gibt es überhaupt noch CDs? Genau. Also wenig jedenfalls, ne? Jedenfalls nicht von Predigten. Hol dir den Download, einfach höre es nach, waren ganz starke Botschaften von unserem Pastor, starke Botschaft von Boris, Halleluja. Und jetzt, genau, lade ich dich ein, einfach mit gespitzten Ohren zuzuhören, was wir von Gott einfach jetzt hören werden durch Boris. Und mach dich einfach weit auf für das Wort Gottes. Amen und Amen. So. Ah, Halleluja. Oh. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow. You know, after I told this story about aristocratic lady with Alleluia. Ich habe ja gestern diese Geschichte erzählt von der etwas gehobenen Dame mit ihrem Halleluja. I remember another story. Und dann ist mir noch eine andere Geschichte eingefallen. Do you know that there is international special meeting of masters of anecdotes. Da ist ein internationales Treffen von Meistern der Anekdotes. Von Meistern der Anekdoten. Special funny stories. Von ganz besonderen lustigen Geschichtchen. And in one country was one of these masters. Und in meinem Land war einer, der das echt sehr gut beherrscht hat. And his son many years asked him to take him to such special annual meeting. Und sein Sohn hat ihn dann einmal gefragt, dass er ihn mal mitnehmen soll zu diesem besonderen jährlichen Treffen. And when his son grew up, und als sein Sohn groß geworden ist, became enough mature, und reif genug war, father took him to this special meeting. Hat der Vater ihn mitgenommen zu diesem besonderen Treffen. And his son heard, he have heard so much about these incredible meetings. Und der Sohn, der hatte so viel gehört über diese ganz besonderen Treffen dort. And he protested. Und deswegen hat er jetzt erstmal protestiert. He sat down in the first row. Er hat sich in die erste Reihe gesetzt. And look what happened. Und hat sich einfach angeschaut, was da so passiert ist. And one of representers came up to platform. Und dann ist einer da vorgegangen, um was zu präsentieren. Look to the audience. Und hat in die Menge geschaut. And said. Und gesagt. 13. 13. And all people began to laugh. Und alle haben angefangen zu lachen. He sat down. Hat sich, another came. Hat sich dann hingesetzt und dann kam ein anderer. And said, 42. Und er hat dann gesagt, 42. And again, audience began to laugh. Und wieder hat die Menge nur gelacht. After a while, his father stood up. Nach einer Weile ist dann auch sein Vater aufgestanden. Came forward. Ist nach vorne gekommen. Took mic. Hat sich das Mikrofon genommen. Look to the audience. Hat in die Menge geschaut. And said. Und hat gesagt. 85. All people hysterically were laughing. Und alle Leute haben ganz hysterisch angefangen zu lachen. When father came back, als der Vater zurückkam, his son asked him, what happened? Der hat der Sohn ihn gefragt, was ist da gerade passiert? What happened here? Was ist hier passiert? I expected some incredible stories. Ich habe erwartet, dass jetzt ganz unglaubliche Geschichten erzählt würden. And the father explained to him. Und hat der Vater ihm erklärt. Now you should understand why I did not take you before here. Jetzt solltest du eigentlich verstehen, warum ich dich bisher hier nie mitgenommen habe. All these people, they are masters of anecdotes. All diese Leute, die sind wirklich Meister darin, in Anekdoten. And they know absolutely all the best anecdotes in the world. Und sie kennen wirklich all die besten Anekdoten auf der Welt. And it's enough just to tell number. Und deswegen reicht es einfach aus, wenn man einfach nur die Zahl, die Nummer von der Anekdote nennt. And all other immediately. Und all die anderen sind dann sofort. Receive. Empfang das sofort. All sense, all jokes. Den Sinn dafür, die Witze. And react. Und sie react incredibly. Und sie reagieren so unglaublich. Okay. Okay. Son ask Papa. Dann fragt der Sohn den Papa. Can I come forward too? Kann ich auch nach vorne kommen? Papa looked to him and said. Und der Vater schaut zu ihm und sagt. You can try. Ja, du kannst es versuchen. His son came forward. Der Sohn kommt nach vorne. Stay. Steht da. And said. 121. und sagt 121. All people look to him. Die Leute schauen ihn nur an. He said 320. Und er hat gesagt 320. No reaction. Keine Reaktion. Oh, such shame. Oh, was für eine Schande. He came back. Er geht zurück. Sit down. Setz dich wieder hin. Papa. Papa. What happened? Was ist passiert? Papa said. Und der Papa sagt. Son. Sohn. My dear son. Mein lieber Sohn. You should learn how to tell stories. Du solltest erstmal lernen, wie man die Geschichten erzählt. Ah, Germany, ja. Yeah. Aber ich bin in Deutschland, ja. Excuse me, please. So, in general, this is Jewish story. So. Also das ist eigentlich eine jüdische And Geschichte. And you can just forget it. Du kannst es eigentlich sofort wieder vergessen. So. Right now I don't know how to continue. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Halleluja. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. It's such appreciation for me to be in such open family, to feel such freedom, to feel your hospitality, to feel hospitality of Holy Spirit here. Es ist so eine Freude für mich, hier zu sein, einfach auch in so einer offenen Umgebung und auch die Gastfreundschaft zu fühlen, auch die Gastfreundschaft für den Heiligen Geist. You know, I don't know exactly. Ich weiß es nicht ganz genau. What Apostle Paul, Rabbi Shaul felt after he spoke in Athens. Was Apostel Paulus da gefunden hat, nachdem er in Athen gesprochen hatte. If we will open, wenn wir öffnen, Book of Acts, das Buch der Apostelgeschichte, Chapter 18, Kapitel 18. First verse. Im ersten Vers. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Da heißt es, nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth. After what? Nach was? We can come back to chapter 17. Dann können wir zurückgehen in Kapitel 17. And read und lesen. What happened in Athens? Was in Athen passiert ist. And we see und dann sehen wir how Paul worked in Athens. Wie Paulus in Athen gewirkt hat. And watch around and saw different altars. Und hat sich umgesehen und unterschiedliche Altäre gesehen. And saw how many gods in this scientific, cultural, philosophical capital of ancient world. Und hat gesehen, wie viele Götter diese ja, wissenschaftliche und philosophische Hochburg der Antike hatte. From verse 16. Wenn wir da zu Vers 16 schauen. Now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was provoked within him, as he says, that the city was full of idols. Während aber Paul sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the devout persons, and in the marketplace every day with those who happened to be there. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herzukamen. Some of the Epicureans and Stoic philosophers also conversed with him, and some said, "What does this babbler wish to say?" As I said, he seems to be a preacher of foreign divinities, because he was preaching Jesus and the resurrection. Aber auch einige der epikurischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will doch dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. For they took him and brought him to the Areopagus, saying, may we know that this new teaching is that you are presenting. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? For you bring some strange things to our ears. We wish to know, therefore, what these brings mean. Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. And then famous speech of Apostle Paul. Und dann kommt die bekannte Rede von Apostel Paulus. It's very paradoxical speech. Es ist eigentlich eine sehr paradoxe Rede oder Predigt. Because weil from one side it's very famous. Von unserer Seite ist es sehr berühmt, sehr bekannt. Many times quoted. Es wird oft zitiert. But at the same time, aber zur gleichen Zeit was almost unsuccessful. Es war es eigentlich gar nicht sehr erfolgreich. And sometimes I thought, why Holy Spirit put this message in the Bible? Und manchmal frage ich mich, warum der Heilige Geist diese Botschaft in die Bibel mit aufgenommen hat. Of course, many different reasons. Es gibt natürlich viele unterschiedliche Gründe dafür. Some obvious reason. Einige sind offensichtlich. Some not so obvious. Manche sind nicht so offensichtlich. But now I want to mention one strange reason. Aber ich möchte heute einen verrückten Grund anführen. One of the reason. Einer der Gründe. Why Holy Spirit put in this on? I'm sorry. I wanted to say nothing about President Putin. Sorry. Also er hat gesagt, warum der Heilige Geist das in die Geschichte gesetzt hat Das klingt ein bisschen wie der Name des russischen Präsidenten, deswegen, da wollte ich nicht drüber reden. Putin im Englischen, also Putin. It's the text of Bible. Das ist im Text der Bibel. If I would be Kabbalistic Orthodox Rabbi, wenn ich ein kabbalistischer orthodoxer Rabbi wäre, maybe I could begin special speculation about prophetic word of Bible, about this modern things and President Putin. Könnte ich da vielleicht jetzt irgend so ein prophetisches Wort über die zu modernen Zeiten und über Präsident Putin rausbringen? But praise the Lord, I'm not so mystical. Aber preis den Herrn, so mystisch bin ich dann auch nicht. Ja. Sometimes I like mysticism, but only new covenantal. Manchmal mag ich es, mystisch zu sein, aber nur im neuen Bund. Yeah. So one of the not so obvious reason. Also eine der nicht so offensichtlichen Gründe. Because it's just my opinion. Weil das ist auch nur meine Meinung. Because I think Holy Spirit wanted to show. Ich glaube, der Heilige Geist wollte zeigen. To all of us. Uns allen zeigen. What happened in Corinth? Was in Korinth passiert ist? After Apostle Saul Paul left Athens. Nachdem Apostel Paulus Athen verlassen hat. And this is very important. Und das ist sehr wichtig. Exactly. Genau. Maybe somebody thought this wonderful spiritual baby decided to oppose me. Vielleicht hat jetzt jemand gedacht, dieses wunderbare geistliche Kind wollte mich wollte gegen mich gehen, aber nein. We had special agreement. Wir haben sind übereingekommen. And with the parents. Mit dem Baby und mit den Eltern. And because baby is very spiritual. Weil das Baby ist sehr, sehr im Geist. Ja. She will support me. Deswegen wird sie mich unterstützen. And exactly in correct time. Genau zur richtigen Zeit. Now we can all. Now we can open 1 Corinthians chapter 2nd verse. Wir können jetzt zu 1. Korinther gehen im Kapitel 2, den ersten Vers. Das ist wahr. And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes verkündigend. Somehow, some way, very well educated rabbi Irgendwie war es bei einem sehr gut erzogenen oder sehr gut gebildeten Rabbi. Who was educated not only in Judaic wisdom, der nicht nur in der jüdischen Weisheit gebildet war, but in Greek literature, aber auch in der griechischen Literatur, Greek philosophy, in der griechischen Philosophie, Greek wisdom, griechische Weisheit, came to Corinth, und der kam nach Korinth. One of the religion, cultural, multicultural center of Oikumena, Roman Empire. Und das war eines der religiösen Zentren, auch multikulturell, der von dieser Okumene, von dem Römischen Reich. And decided that he will not use his wisdom, his preparation, his knowledge. Und er hat sich entschieden, dass er nicht eben seine Weisheit, seine Vorbereitung, sein Wissen benutzen wird. Why? Warum? For me, it's really connected with what happened in Athens. Für mich ist das wirklich eng verbunden mit dem, was in Athen passiert ist. Because in Athens, weil in Athen, he tried to do this. Hat er versucht, das zu machen. And he had that result that he had. Und er hatte eben dieses Ergebnis, das er dann hatte. I don't know. Ich weiß nicht. What Paul experienced with Holy Spirit after his speech in Areopag. Ich weiß nicht, was Paulus da erlebt hat mit dem Heiligen Geist zusammen, nachdem er da auf dem Areopag gesprochen hat. But I understand that something really happened between him and God. Aber ich weiß, dass da wirklich was passiert ist zwischen ihm und Gott. He had something special. Er hatte etwas Besonderes. With the Lord. Etwas Besonderes mit dem Herrn. In Athens and after Athens. In Athen und auch nachdem er in Athen war. And when he came to Corinth. Und als er nach Korinth kam, he decided, and his decision was, I'm sure, from Ruach HaKodesh, from Holy Spirit. Er hat sich entschieden, und ich bin mir sicher, dass diese Entscheidung vom Heiligen Geist gekommen ist. Not to proclaim testimony of God with a lofty speech or wisdom or eloquence. Also das Zeugnis Gottes nicht in Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit oder Eloquenz zu geben. And he decided something opposite. Sondern er hat sich für das Gegenteil entschieden. Verse 2. In Vers 2. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ, Yeshua Mashiach, and him crucified. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Why he did it? Warum hat er das gemacht? What probably I would do. Was ich gemacht hätte, wahrscheinlich. After negative experience in Athens. Nach dieser negativen Erfahrung in Athen. I would decide. Hätte ich mich entschieden. I need to learn more. Ich muss noch mehr lernen. I need to study deeper. Ich muss es noch tiefer studieren. I need to train myself, my memory, my mind, my intellectual ability. Ich muss mich trainieren, mein Verstand, meine intellektuellen Fähigkeiten. And I need to prepare for every speech much longer. Und ich muss mich nur auf jede Predigt noch viel länger vorbereiten. It would be my rational decision. Das wäre meine vernünftige Entscheidung. After such experience. Nach so einer Erfahrung. And sincerely. Und ganz ehrlich. I tried to do it. Das habe ich auch versucht. I remember when congregation began. Ich weiß noch, als es mit unserer Gemeinde losging. I tried to prepare my message in such way. Habe ich versucht, meine Botschaften so vorzubereiten. People would be deeply impressed. Leute würden tief beeindruckt sein. But I wanted they would understand how much I know. Ich wollte, dass sie verstehen würden, wie viel ich weiß. About Jewish history. Über jüdische Geschichte. Because I was educated in secular Jewish historians from my childhood, not religion. Aber ich bin aufgewachsen in einer weltlich jüdischen Umgebung, jetzt nicht religiös. And my elder brother was one of few main leaders of underground Zionist movement in former Soviet Union. Und mein Bruder war einer der Leiter in so einer untergrundzionistischen Bewegung in der ehemaligen Sowjetunion. Until he was released 1972 to Israel. Und 1992 ist er dann nach Israel gekommen. I 72 ist er nach Israel gekommen, ja. I had access to different underground Jewish literature. Und deswegen hatte ich dann immer Zugriff auf Untergrundliteratur von jüdischen Leitern. And all Jewish literature was published in 19th century, in beginning of 20th century. Und all der jüdischen Literatur, die im 19. Jahrhundert und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts veröffentlicht wurde. Something had my parents. Manches war auch von meinen Eltern. And before I became believer. Und bevor ich gläubig wurde, I had interest to philosophy to and etc. etc. Da war ich sehr interessiert an Philosophie und so weiter. Everything was changed in the day when I was baptized in Holy Spirit. Aber das hat sich alles verändert, als ich im Heiligen Geist getauft wurde. I lost interest. Habe ich das Interesse dran verloren. To I don't know how to translate it. Ich weiß nicht, wie ich das hier übersetzen soll. But when congregation began, aber als unsere Gemeinde begann, I wanted to impress people. Da wollte ich Leute beeindrucken. And I refreshed my knowledge. Und da habe ich einfach dieses Wissen alles nochmal aufgefrischt. And even I refreshed my flesh understanding of wisdom. Und ich habe sogar mein Verständnis von dieser Weisheit auch aktualisiert. And because we're not so many people in congregations at time. Weil wir waren nicht so viele Leute in der Gemeinde damals. I could not speak to big audience. Und deswegen habe ich nicht zu großen Mengen gesprochen. And I saw expression of faces of this group of people. Und ich habe die Ausdrücke auf den Gesichtern in dieser Gruppe von Menschen gesehen. And I saw that they are not really satisfied. Und ich habe gesehen, dass sie damit nicht wirklich zufrieden waren, was ich gesagt habe. Therefore, I tried to prepare myself better. Deswegen habe ich versucht, mich noch besser vorzubereiten. Deeper. Noch tiefer. Schmieper. And deeper. Einfach tiefer und. And finally. Und endlich. One time. Eines Tages. After my profound message. Nach meiner tiefen Botschaft. Where is baby? What? Wo ist das Baby? Papa, don't sleep. Papa, nicht einschlafen. Some intellectual people came to me. Sind sehr intellektuelle Leute zu mir gekommen? And they told. Und sie haben gesagt. Tadaraba. Thank you. Danke, Rabbi. It was cool. Das war cool. Wow. Wow. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ha. And I continued in this direction. Und dann bin ich weiter in die Richtung gegangen. And then I began to recognize. Und dann habe ich gesehen. When I go more intellectual. Wenn ich noch mehr ins Intellektuelle gehe. More philosophical. Noch mehr ins Philosophische. Try to be more oratory. Und noch mehr einfach in diese Rhetorik oder das oratorische Ränge. Yeah. More people in this small audience begin to sleep. Fangen immer mehr Leute in dieser kleinen Versammlung an zu schlafen. I did not understand. Das habe ich nicht verstanden. Why they do it? Warum machen die das? Of course it's their fault. Das ist ihre Schuld natürlich. They should listen me attentively. Die sollten mir ganz aufmerksam zuhören. But they fell into sleep. Aber die sind immer eingeschlafen. More and more deeper and deeper. Immer tiefer und tiefer. Such disappointment. So eine Enttäuschung. I remember only two Jewish ladies encouraged me much. Ich weiß, da waren nur zwei jüdische Damen, die mich ermutigt hatten. They never fell to sleep. Die sind nie eingeschlafen. They always looked to me. Die haben immer zu mir geschaut. And then to each other. Und dann sich gegenseitig angeschaut. Smiling. Sie haben gelächelt. Sometimes laughing. Haben manchmal auch gelacht. And did like this. Und einfach so. But later I understood the reason of this. Aber später habe ich den Grund dafür verstanden. That time because of Jewish messianic stress. Damals war es so wegen jüdisch-messianischem Druck oder Stress. It was a joke, but forget it. Es war jetzt ein Witz, aber kannst du wieder vergessen. I had tick in my eye. Ich hatte so einen Tick in meinem Auge. Sometimes I do. Ich habe immer so geblinzelt. Physically. Das war physisch zu sehen. And these two Jewish ladies. Und diese beiden jüdischen Damen. They just could not decide. Sie konnten einfach nicht feststellen oder festlegen. To whom concretely among them? Wer unter ihnen? I sent this. Zu wem von den beiden message. Ich dieses Signal gesendet habe? When I recognized it, als ich das erkannt hatte, it finally killed my self-confidence. Das hat dann meinem Selbstbewusstsein den Rest gegeben. And my desire to continue wisdom, philosophy, eloquence, etc. Preparation. Und mein Verlangen, einfach weiterzugehen mit dieser Weisheit, Philosophie, Eloquenz und so weiter. For short period of time. Für eine kurze Zeit. I changed my mind. Habe ich mich einfach ein bisschen umgeändert. And decided to imitate Jimmy Swaggart. Und habe mich entschieden, Jimmy Swagger nachzumachen. Ja, also ein Prediger gewesen. Maybe not all, no. Kennt vielleicht nicht alle. But Jimmy Swagger, yeah. But it did not work too. Aber das hat auch nicht funktioniert. Finally. Und endlich. Holy Spirit. Der Heilige Geist, who waited, hat, der die ganze Zeit gewartet hat und gewartet hat, waited, und gewartet hat, when I will ask him, und bis ich ihn fragen würde, began to open scripture for me. Und er hat mir dann die Schrift aufgeschlossen. And I read this second chapter of 1 Corinthians. Und ich habe dieses zweite Kapitel im Korintherbrief gelesen. And I will read several verses. Und ich werde jetzt noch weitere Verse lesen. Again, beginning with first. Ich fange wieder beim ersten Vers an. And I, when I came to you, brothers, and of course sisters, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness. What? Und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes verkündigen, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht. Was? In weakness. In Schwachheit. In weakness. In Schwachheit. No. Nein. We always should be very strong. Wir sollten immer sehr stark sein. Even when we're very weak. Sogar wenn wir eigentlich schwach sind. We should not show people how we weak. Wir sollten den Leuten nicht zeigen, dass wir schwach sind. Ourselves. In uns selbst. Huh? It was my understanding. So hatte ich das verstanden. I tried to become a hero. Ich habe versucht, ein Held zu werden. Ooh. Oh. Wow. Wow. Something did not work. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Poor Apostle. Der arme Apostel. He was with Corinthians in weakness. Er war mit den Korinthern in Schwachheit. Let's have compassion to him. Lass uns Mitgefühl mit ihm haben. In weakness and in fear. In Schwachheit und in Furcht. In fear. In Furcht. Maybe great apostle. Der große Apostel. Did not read first letter of Apostle John. Der hat wahrscheinlich der große Apostel nicht den Brief vom ersten Brief vom Apostel Johannes gelesen. And he did not understand the time that perfect love. Und er hat nicht verstanden, dass die vollkommene Liebe austreibt alle any fear. Austreibt jede Furcht. Or maybe he knew it. Oder vielleicht wusste er es. But the same time he knew. Aber zur selben Zeit wusste er. Even most mature apostle. Dass sogar der reifeste Apostel should keep God's fear. Sich trotzdem Gottes Furcht behalten sollte. Holy fear. Die heilige Furcht. And consciously recognized how weak he is himself. Und sich bewusst sein, wie schwach er in sich selbst ist. Because power of God, weil die Kraft Gottes and his great authority und seine große Herrschaft manifesting manifestiert sich through our weakness in unserer Schwäche. Yeah. Ja. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. Und ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und in vielem Zittern. Wow. I think one of the main signs of apostles. Ich glaube, eines der Hauptzeichen eines Apostels. They could quickly learn from their mistakes and failures. Ist, dass sie sehr schnell aus ihren Fehlern lernen konnten. I don't want to say that in Athens it was failure of Apostle Paul. Ich will nicht sagen, dass das in Athen ein Fehler von Apostel Paulus war oder ein Versagen. But maybe somehow it was not perfect will of God. Aber vielleicht war es irgendwo nicht der vollkommene Wille Gottes. But how quickly greatest apostle. Aber wie schnell der größte Apostel took deep spiritual lesson from this. Dies eine tiefe geistliche Lektion daraus gezogen hat. And instead of being even more confident in Corinth. Und statt dass er sogar noch mehr, noch selbstbewusster in Korinth aufgetreten ist, more wise, noch weiser, more knowledgeable, und noch mit noch mehr Wissen, with better speech, mit einem noch besseren, mit einem noch besseren Predigt, he has decided opposite, hat er sich fürs Gegenteil entschieden, just to capitulate, einfach zu kapitulieren, kapitulieren. kapitulieren. Before his own Lord, Savior and friend. Vor seinem Herrn, Retter und seinem Freund. And slowly, step by step, also so Schritt für Schritt, I began to understand it. Habe ich das dann verstanden. My soul resisted. Meine Seele hat dem widerstanden. I didn't want to receive this simple, clear scripture as it was written. Ich wollte nicht diese einfache, klare Stelle, wie sie geschrieben war, empfangen. Oh. Oh. But then, aber dann, I read further. Habe ich weitergelesen. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom. I don't know what it means in English. Und meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Strange. Worten der Weisheit. But in demonstration of the Spirit and of power. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. I think word demonstration it's not correct word. Also ich glaube, dieses Wort Erweisung ist gar nicht das richtige Wort dort. Better translation speaks appearance. In anderen Übersetzungen heißt es dem Auftauchen oder Erscheinen. Oh, Spirit and power. Des Geistes und der Kraft. Yeah, it's like we can say using New Covenantal Termin. Ich glaube, man kann das auch sagen, wenn man die neutestamentliche Sprache verwendet. Revelation, Apokalypsis, Spirit and power. Also Offenbarung des Geistes und der Kraft. Because Apostle did not demonstrate something. Weil der Apostel hat nicht etwas demonstriert. He stopped himself. Er hat sich selbst gestoppt. He decided not to demonstrate anything. Er hat sich entschieden, nicht etwas zu demonstrieren. And because of this self-rejection in good sense. Und wegen dieser guten Art der Selbstverleugnung. He permitted Holy Spirit to demonstrate what Yeshua wished to do. Er hat dem Heiligen Geist erlaubt zu demonstrieren, was Jesus tun wollte. And it's very interesting. Und es ist sehr interessant, that he speaks about appearance of Spirit, dass er über die Erscheinung des Geistes spricht, and power, und der Part der Kraft. It's not the same. Das ist nicht das Gleiche. Power, the dynamis. Power ist im Griechischen das Wort Dynamis. In New Testament. Im Neuen Testament. It means obvious miracles. Da steht das für offensichtliche Wunder. Obvious wonders. Offensichtliche Wunder. Power of Holy Spirit that change physical world. Die Kraft des Heiligen Geistes, die physische Welt verändert. But appearance of Spirit. Aber das Erscheinen des Geistes. It's something different. Das ist etwas anderes. It's manifestation. Of God's presence. Das ist die Manifestation von Gottes Gegenwart. Manifestation. Of His reality among us. Von seiner Realität unter uns. Manifestation. Die Manifestation. Of Him Himself. Von ihm selbst. Of course it's connected. Das ist natürlich verbunden. But it's not the same. Aber es ist nicht dasselbe. And what's interesting? Und was interessant ist, not only Apostle Paul experienced it. Ist nicht, dass nicht nur Apostel Paulus das erfahren hat. I remember when situation in our congregation began to change. Ich weiß noch, als sich die Verhältnisse in unserer Gemeinde angefangen haben zu verändern. In the last day of year 1995. Am letzten Tag im Jahr 1995. Holy Spirit came upon all of us. Kam der Heilige Geist auf alle von uns. And then Holy Spirit did what he wanted. Und der Heilige Geist hat einfach getan, was er wollte. And one time, und einmal, I began to preach. Habe ich angefangen zu predigen. And then I could not preach. Und dann konnte ich nicht mehr predigen. And then I fell. Und dann bin ich umgefallen. And I was laying down on the platform. Und dann lag ich da vorne auf der Plattform. And one brother. Und ein Bruder. Just came to platform. Ist einfach zu der Plattform gekommen. Look to me. Hat er so auf mich runtergeschaut. Said, Boris, tell me. Boris, sag mir. Is it real? Ist das echt? But praise the Lord, it was real, not only for me. Aber preis dem Herrn, es war echt, nicht nur für mich. It was real, not only for Apostle. Es war auch nicht nur für den Apostel real. It became real for Corinthians. Es wurde real für die Korinther. And some of them were amazed by miracles. Und einige von denen waren echt erstaunt von diesen Wundern. By healings. Von den Heilungen. But some of them, they were touched. Und einige von ihnen wurden berührt. Not like touched. Nicht berührt. But really touched. Aber wirklich berührt. By manifested presence of Almighty God of Israel. Durch die manifeste Gegenwart des allmächtigen Gottes von Israel. This great bold decision of great apostle. Diese mutige Entscheidung des großen Apostels. To take himself off from the road of Holy Spirit. Sich selbst von diesem Weg des Heiligen Geistes rauszunehmen. Produce the best result. Und das hat die besten Resultate erzielt. Again, I want to read verse 4 and verse 5. Ich möchte nochmal Vers 4 und Vers 5 lesen. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in appearance of the Spirit and of power, that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Und meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erscheinen des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. I think we live in such time, such historical period of international body. Und ich glaube, wir leben in so einer Zeit, in so einer historischen Periode als Leib Christi. When our Lord restoring, wo der Herr wiederherstellt, this incredible approach. Diesen unglaublichen Ansatz. For many, many ministers of God worldwide. Und für viele Diener Gottes auf der ganzen Welt. Even those who had many fruits. Sogar solchen, die schon viel Frucht gebracht haben. To capitulate before our Yeshua. Dass sie kapitulieren vor unserem Jesus. To stop to try to prove themselves. Aufzuhören, zu versuchen, sich selbst zu beweisen. And permit God und Gott zu erlauben, to prove himself, dass er sich beweist. And to do what he wants. Und dass er tut, was er tun möchte. And I, therefore I was so glad to receive this invitation. Und deswegen hat es mich so gefreut, dass ich diese Einladung hierher erhalten habe. Because it's one of very exclusive places in Germany and not only in Germany. Weil es ist einer der sehr exklusiven Orte in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Where I experience this free appearance of God's presence. Wo ich diese freie Erfahrung von Gottes Gegenwart erleben konnte. Of course his power. Und seiner Kraft. His power. Seine Kraft. Miracles. Wunder. Healings. Heilung. Deliverance. Freisetzung. And it's very important. Und das ist sehr wichtig. But sovereign presence of Almighty Sovereign. Aber die souveräne Gegenwart des allmächtigen, souveränen Gottes. Such presence that permit each one who wants to hug our Papa. Das erlaubt es einfach jedem, der das möchte, einfach unseren himmlischen Vater zu umarmen. To experience his embracement. Um seine Umarmung zu empfangen. His real love. Seine wirkliche Liebe. His real comfort, his real compassion. Sein echter Trost, sein echtes Mitgefühl. To see smile of Yeshua. Um das Lächeln von Jesus zu sehen. By eyes of our spirit. Durch die Augen unseres Geistes. And it was und es war foolish, crazy decision of Apostle Paul. Eine dumme, eine verrückte Entscheidung unseres Apostel Paulus. In Korinth. To forget his preparation, his wisdom, his knowledge. Einfach zu vergessen seine Vorbereitung, seine Weisheit, alles was er wusste. His intellectuality. Sein Intellekt. To be in weakness and show his weakness. Einfach in Schwachheit zu kommen und seine Schwäche zu zeigen. He was not ashamed to show how weak he is himself. Er hatte keine Scham davor zu zeigen, wie schwach er in sich selbst ist. And Corinthians, they recognize it. Und die Korinther, die haben das erkannt. But he was not afraid of people. Aber er hatte keine Angst vor den Leuten. Because he had fear of God. Weil er die Furcht Gottes hatte. When we receive fear of God. Wenn wir die Furcht Gottes empfangen. Fear of God connected with his love. Dann verbindet sich die Furcht Gottes mit seiner Liebe. We easily losing fear of man. Und dann verlieren wir die Furcht vor den Menschen ganz einfach. And we easily losing fear to damage our reputation. Und dann verlieren wir auch die Furcht, dass wir unseren Ruf ruinieren könnten. And we begin to rejoice. Und wir fangen an, uns zu freuen. When Holy Spirit comes, wenn der Heilige Geist kommt, and embrace people, und die Leute in den Arm nimmt, and people experience reality of heavenly God, und die Leute die Realität des himmlischen Gottes erfahren, and they begin to understand that there is only one really important thing, und sie anfangen zu verstehen, dass es nur eine Sache gibt, die wichtig ist, to be with him, um mit ihm zu sein, to hug him, ihn zu umarmen, to receive his embracement, seine Umarmung zu empfangen, to rest in his presence, in seiner Gegenwart zu ruhen, to receive sabbatical grace, die Sabbatsalbung zu empfangen oder Gnade zu empfangen. And when we really indeed do it, und wenn wir das wirklich gemacht haben, all other things, all die anderen Dinge, coming not under our control, kommen dann nicht unter unsere Kontrolle, not under control of this world, kommen dann nicht unter die Kontrolle dieser Welt, but under authority of our Father, sondern unter die Herrschaft unseres Vaters. Yeah. And it's the best. Das ist das Beste. It's the best. Das ist das Beste. It's the best. I was rejoicing, looking how Holy Spirit moved yesterday. Ich habe mich gefreut zu sehen, wie der Heilige Geist sich gestern bewegt hat. And I'm sure Holy Spirit continuing to move today. Und ich bin sicher, dass der Heilige Geist heute weitermacht, sich zu bewegen. And in some direction, maybe stronger. Und in einigen Bereichen wahrscheinlich sogar stärker. Maybe the same level, we don't know. Vielleicht auf derselben Art und Weise, wir wissen es nicht. But most important, aber das Wichtigste ist, to carry his presence when we leave this incredible place, ist, dass wir seine Gegenwart mit uns tragen, wenn wir diesen unglaublichen Ort verlassen. To carry experience of his reality, dass wir die Erfahrung seiner Realität mit uns nehmen, in this secular world, in die Welt. Can I ask you a question? Kann ich euch eine Frage stellen? Please. If you, when you came yesterday, als ihr gestern gekommen seid, today, oder heute, when you came here, als ihr hierher gekommen seid, and before any prayer, und bevor gebetet wurde, before worship came, bevor der Lobpreis losging, such high, und bevor der Lobpreis so hoch ging, maybe first 10 minutes, vielleicht einfach die ersten 10 Minuten, you already experienced freedom, hast du schon diese Freiheit gespürt, even when you were in the hall, sogar schon als du im Flur warst, or maybe near the building, oder einfach nur in der Nähe des Gebäudes. If you felt that your pressure, some your difficulties gone, wenn du gespürt hast, wie einfach der Druck von dir oder einfach die Schwierigkeiten über dir einfach so ein bisschen gegangen sind schon, and maybe somebody in the very beginning of your visit, und vielleicht war es für jemand sogar so, dass er ganz am Anfang von dem Besuch began to experience physical healing, sogar schon physische Heilung erfahren hat, before any prayer, sogar bevor überhaupt gebetet wurde. If it happened with you, wenn dir das so passiert ist, can you raise up your hand, kannst du deine Hand heben und es einfach zeigen? And Keep your hand, I want to count. Und ich möchte, dass deine Hand gehoben hält, ich möchte zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. At least 14. Mindestens 14. Wow. Can we thank God for? Können wir da den Herrn für danken? Halleluja. It's great confirmation. Das ist eine wunderbare Bestätigung. This is the sanctuary of living God. Das ist das Zentrum des lebenden Gottes. And he is here constantly. Und er ist die ganze Zeit hier. And when should happen some meetings here? Und wenn Treffen hier stattfinden? Was a time when I thought he comes first. Es gab eine Zeit, wo ich gedacht habe, er kommt immer zuerst. But I think more accurate to say he never left. Aber ich glaube, es ist eigentlich richtiger zu sagen, dass er eigentlich nie geht. And when you come here first, who meet you? He. Und wenn du hierher kommst, wer trifft dich zuerst? Er selbst. It's such precious. Es ist so kostbar. It's his gold manifestation. Es ist seine goldene Manifestation. My congratulation to all of you. Glückwunsch zu euch allen. In dieser Gemeinde. My congratulation. Mein Glückwunsch. It's special. Halleluja. But very important. Aber sehr, sehr wichtig. Such his presence, such his power. Seine Kraft would be multiplied through you in different places of Germany, Austria, Switzerland and further. Dass seine Kraft multipliziert wird durch euch an unterschiedlichen Orten in Österreich, Schweiz und Deutschland. If you, after you experience that incredible love of God at this place, wenn du, nachdem du diese unglaubliche Liebe Gottes erfahren hast an diesem Ort, his real presence, seine wirkliche Gegenwart, his real wind, real light, sein Licht, real aroma, seinen echten Geruch. If you after this ready to be weak, wenn du danach bereit bist, schwach zu sein, to recognize how you weak, um zu erkennen, wie schwach du bist, yourself, in dir selbst, and how strong you need his presence, his power, his authority everywhere, und wie sehr du seine Kraft und seine Autorität und ihn überall brauchst, you can reproduce such atmosphere in different places. Dann kannst du eine solche Atmosphäre an den unterschiedlichen Orten auch erzeugen. Because glory life should be glory life. Weil Glory Life sollte Glory Life sein. Soll es herrlich sein. All your life can be recreated. Das kann as a manifestation of his glory. Die Manifestation seiner Herrlichkeit kann überall erstellt werden. And you will not need to take yourself and show how you're strong. Und du musst dich nicht selbst so nehmen und zeigen, wie stark du bist. We don't need to prove ourselves more. Wir müssen uns nicht mehr beweisen. We just can be weak. Wir können einfach schwach sein. Funny. lustig sein. Even sometimes ridiculous. Manchmal vielleicht uns sogar lächerlich machen. Don't be greatest protector of our reputation. Sei nicht der größte Beschützer unseres Rufs. And permit him to do it. Und lass es ihn machen. And permit him to manifest himself as he wants and he prepare it. Und lass ihn sich manifestieren, wie er das möchte und wie er es vorbereitet hat. And in those places where you with your brothers and sisters will do it. Und an den Orten, wo du das mit deinen Brüdern und Schwestern zusammen tust, Holy Spirit will come. Da wird der Heilige Geist kommen. And even people who did not know him. Und sogar Leute, die ihn nicht kannten. But especially those who knew him but became backsliders. Aber auch besonders die, die ihn kannten, aber die rückfällig geworden sind. They will recognize. Die werden erkennen. Something special here. Da ist etwas Besonderes hier. Something special with these people. Da ist etwas Besonderes mit diesen Menschen. Something special. Da ist etwas Besonderes. They're not like other people. Die sind nicht wie andere Leute. They not tried to show themselves. Die versuchen nicht, sich selbst zu zeigen. It's strange. Their behavior is simple. Das ist verrückt. Ihr Verhalten ist ganz einfach. Even they are very knowledgeable. Die wissen sogar sehr viel. But something around him. Aber etwas um sie herum. Something around her. Also etwas um sie herum. What is this? Was ist das? We need to understand. Wir müssen das verstehen. And they will ask. Und die werden fragen. And you will touch them. Und du wirst sie berühren. And something happened with them. Und etwas wird mit ihnen passieren. Wow. Wow. Oh. And you. And some of them say. Und einige von ihnen werden sagen: Are you really Germans? Seid ihr wirklich Deutsche? Because was a period in Western Europe. Weil es gab eine Zeit in Westeuropa, when many European Christians they thought that Holy Spirit can strongly move only through Africans, Latin Americans and Koreans. Als viele Christen dachten, dass der Heilige Geist sich nur stark bewegen kann durch Afrikaner oder Südamerikaner und oder Koreaner. It was so funny. Das war so lustig. European churches sent young people to different places for mission. Europäische Gemeinden haben junge Missionare an unterschiedliche Orte in den Nationen geschickt. But when missionaries from Latin America, Africa came to Europe. Aber als Missionare aus Lateinamerika oder Afrika nach Europa kamen, they looked to them with expectation of something real. Haben sie angeschaut mit der Erwartung, etwas Echtes zu sehen. I thought, how it connects. Wie passt das zusammen? But now it's different time. Aber es ist eine andere Zeit. Praise the Lord for every minister from Africa, Latin America, South Korea, underground churches of China. Preist den Herrn für jeden Diener aus Afrika, Lateinamerika, Südkorea und auch der Untergrundkirche in China oder aus Israel. Ukraine. Oder Ukraine. But with such churches, prepare it for breakthrough. Bereitest du dich vor auf Durchbruch? Yeah, new crazy Germans. Ihr verrückten Deutschen. New crazy Germans. Ihr verrückten Deutschen. New crazy Germans. Ihr verrückten Deutschen. New crazy Austrians. Und die verrückten Österreicher. New crazy Swiss people. Und neue verrückte Schweizer. I stopped thinking about friends. Ich habe über Freunde nachdenken müssen. Lass New es. Crazy French people. Die Franzosen habe ich vergessen. Neue verrückte Franzosen. It's real. Sorry? It's real. Es ist wirklich so. It's real. Es ist echt. And last thing what I want to say, and we will pray. Und was ich noch sagen will, und dann werden wir beten. Few days later will be Purim. In ein paar Tagen ist Purim. It's book of great, great manifestation of God's authority. Da geht es um eine große Manifestation von Gottes Herrschaft. No one place in Book Esther. An keinem Ort im Buch Esther. About outpouring God's power. Über die das Ausgießen von Gottes Kraft. But whole book of Esther. Aber das ganze Buch Esther shows zeigt how God can manifest his authority even in hard time. Wie Gott seine Autorität sogar in schweren Zeiten manifestieren kann. And we can see three keys. Wir können da drei Schlüssel drin sehen. One hero provocator Mordechai. Wir können den einen Heldenmacher Mordechai sehen. Who was staying until the end. Der blieb bis zum Ende. And who was ready to die. Und der bereit war zu sterben. But not to worship man. Aber nicht Menschen anzubeten. Then. Und dann. This lady. Diese Dame, who were not to die, die nicht sterben würde. But when Mordechai, aber als Mordechai through that anointing, durch diese Salbung challenge her, sie herausgefordert hat and she decided to die too. Und sie sich entschieden hat, dann auch zu sterben. For God of Israel and for People of Israel. Für den Gott Israels und das Volk Israel. Für das erwählte Volk. And you see, that moment when Esther decided, und dem Moment, in dem Esther das entschieden hat, authority of God came upon her, kam die Autorität Gottes auf sie, discerning came upon her, Unterscheidung kam auf sie, and she began to order Mordechai. Und sie hat begonnen, Mordechai Befehle zu geben. And to all Jews. Und allen Juden. Day before, it was just simple Jewish lady who accidentally came to such position. Davor war es einfach nur eine simple jüdische Frau, die wie durch einen Unfall in diese Position gekommen ist. And moving of these two people produced fast crying. Repentance of whole Jewish people. Und das hat dann auch geführt zu Fasten, Wein und Buße tun bei dem ganzen jüdischen Volk. And then happened breakthrough. Und dann kam der Durchbruch. It shows to us we can begin to move with another level of authority. Es zeigt uns, dass wir anfangen können, auf eine andere Ebene in der Herrschaft uns zu bewegen. If wenn we submit ourselves wir uns selbst unterordnen to another depth zu einer noch einer anderen Tiefe of capitulation before von, God. Von Kapitulation bevor, vor Gott. I wish it would happen with me, with all believers of Ukraine. Ich wünsche, das würde mit mir passieren, mit all den Gläubigen in der Ukraine, with all Jewish messianic believers, mit all den jüdisch-messianischen Gläubigen, all of you, mit allen von euch. We need this happened. Wir brauchen das, das passiert. The body of Europe and worldwide. Im Leib von Europa und auch weltweit. Not to worship men. Nicht um Menschen zu anbeten. Even if he is president. Sogar wenn er Präsident ist. Not to worship any man. Not to be compromised with idolatry. Keinen Menschen anzubeten und nicht Kompromisse mit Götzendienst zu machen. Worship only one God. Nur den einen Gott anzubeten. Because we all should be real Yehudim. Weil wir alle sollten wirklich Yehudim sein. Ja, yeah. Yehudim, Judea. Judean. It means those who gives glory only to God. Das heißt, diejenigen, die die Herrlichkeit oder die Ehre nur Gott Amen. Geben. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Can we stand up? Halleluja. Könnt ihr aufstehen? Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Preis den Herrn. Thank you, Ruach. Danke, Heiliger Geist. Ruach. Thank you, Ruach. Thank you, Ruach. Danke, Heiliger Geist. Thank you, Ruach. Danke, Heiliger Geist. Ah, thank you, Ruach. Danke, Heiliger Geist. Thank you, Ruach. Danke, Heiliger Geist. Tada Baruch. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Preis den Herrn. Wow. I ask you, Ruach, let every seed that you put inside of our hearts during this special Shabbat yesterday. Ich danke, bitte dich, Heiliger Geist, dass jeden Samen, den du in unser Herz gesetzt hast, gestern am Sabbat and today, und auch heute, will bring much fruits. Dass er viel Frucht bringen wird. Ask you, Ruach, please. Ich bitte dich, Heiliger Geist, help us to carry, hilf uns, es zu tragen, for the seeds and fruits. Diese Samen und auch die Früchte. And to take and to collect rich harvest. Und die Ernte einzunehmen. Rich harvest. Die Ernte einzunehmen. Rich harvest. Eine reiche Ernte einzunehmen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Let only fear of God be one fear in our life. Lass die Furcht Gottes die einzige Furcht in unserem Leben sein. Help us not to try to compete with Holy Spirit. Hilf uns nicht mit dem Heiligen Geist zu konkurrieren. Yeshua, we trust you. Jesus, wir vertrauen auf dich. And we ask you to be Adonai, to be Lord in every sphere of our life. Und wir bitten dich, dass du Adonai, dass du Herr bist in jedem Bereich unseres Lebens. For our life would become really glory. Dass unser Leben wirklich zu einem Herrlichkeitsleben wird. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Thank you. Thank you. Danke. Thank you. Danke. Halleluja. Halleluja. Rabbi Boris hat Esther erwähnt vorher. Und ich hatte gerade diesen Eindruck. Von Esther heißt es ja, dass Gott sie in diese Position der Königswürde berufen hat. Und wir wurden an diesem Wochenende gelehrt über Herrschaft. Gott will, dass sein Leib in dieser Zeit zur Herrschaft kommt. Aber es gibt ein Ziel und es gibt einen Zweck darin, dass wir zur Herrschaft kommen. So war es bei Esther. Sie kam zur Königswürde und Mordechai, ihr Onkel, sagte zu ihr, als er sie dazu bringen wollte, zum König zu gehen, um für das Volk Israel zu bitten, ja, was sie nicht wollte, weil sie das in Lebensgefahr brachte. Deswegen wollte sie zuerst nicht. Aber Mordechai hat zu Esther gesagt, und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Amen. Und ihr Lieben, ich empfinde ganz stark, dass dieses Wochenende nicht nur ein Lehrwochenende so wie jedes andere ist, wenn es es überhaupt gibt, jedes andere, einfach, es gibt sowieso nicht, aber einfach ein Lehrwochenende, wo wir einfach über ein super Thema gelehrt werden. Herrschaft ist natürlich immer ein super Thema. Sondern ich glaube, dass Gott wirklich in dieser Zeit etwas setzen will in seinem Leib. Und das ist sein Leib nicht nur hier in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz, sondern das ist sein weltweiter Leib, das ist sein Leib in der Ukraine genauso, in den Ländern Europas genauso. Und er möchte sein Leib in dieser Zeit zur Herrschaft bringen, für eine Zeit wie diese, weil diese Zeit Söhne und Töchter braucht, die in Herrschaft stehen. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, ich habe das schon das letzte Mal, als ich Boris kennengelernt habe, habe ich das gesehen im Geist, dass die Gemeinde und der Dienst, das ist ja nicht nur eine Gemeinde von Boris, sondern das ganze Netzwerk von Gemeinden, von messianisch-jüdischen Gemeinden mit dem Zentrum in Kiew, dass sie wirklich von Gott gesetzt sind für eine Zeit wie diese in der Ukraine, aber auch für das jüdische Volk. Weil wie von euch haben bemerkt, die zwei Völker, die in den letzten Jahren am meisten angegriffen waren und sind, und momentan ist die Ukraine wirklich in einer sehr, ich sag mal menschlich gesehen, fast aussichtslosen Lage. Ja. Die beiden Völker sind die Ukraine und sind Israel, das jüdische Volk. Ja. Und Boris repräsentiert beide. Und Gott hat sie aufgerichtet, um ihren Stand einzunehmen, dort, wo er sie hingesetzt hat, in der Ukraine, in Kiew. Und gleichzeitig glaube ich, dass Gott hier uns hier in Deutschland aufrichtet, als Leib Christi, auch als Glory Life Familie unter anderem, wir sind nicht die Einzigen, aber auch hier an diesem Wochenende hat er uns aufgerichtet und richtet uns weiter auf, um unseren Stand einzunehmen. Und ich hatte gerade so den Eindruck, dass wir wirklich etwas prophetisch proklamieren sollen an diesem Wochenende. Und ich möchte mich einfach neben Rabbi Boris stellen. Und, ich kann das spüren. Und ich glaube, wir sollen wirklich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zusammen demonstrieren. Und wenn du damit eins bist. Und weißt du, es ist vollkommen egal, was du für politische Ansichten hast. Weißt du, ich denke nicht in erster Linie in irgendwelchen politischen Ansichten. Du magst der Meinung sein, hier, das ist der Grund für den Krieg in der Ukraine oder was auch immer. Ist vollkommen egal. Was ich sehe, ist das Reich Gottes. Ich sehe den Leib Christi. Und ich sehe den Leib Christi in der Ukraine. Ich sehe den Leib Christi in der Ukraine, der unisono sagt, wir wollen nicht unter russischer Herrschaft leben, weil uns das darin behindern würde, das Evangelium zu verkünden. Und dieser Leib Christi in der Ukraine ist stark im Geist. Und sie haben die letzten Jahre so viel Erweckung erlebt wie kein anderes Volk in Europa. Und deswegen ist der Feind so wütend. Und deswegen möchte der Feind dieses Volk zerstören. Und deswegen möchte der Feind diesem Volk die Freiheit rauben. Und deswegen möchte der Feind diese Erweckung, die dort begonnen hat, runterdeckeln. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass eine Esther aufsteht. Und diese Esther ist nicht nur eine Person, sondern diese Esther ist die Braut Christi. Ist der Leib Christi in der Ukraine, aber auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in ganz Europa. Und dieser Leib Christi soll zusammenstehen Und wir wollen heute vor der sichtbaren, streck mal deine Hand aus, wir wollen heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt proklamieren. Wir als Leib Christi hier im deutschsprachigen Raum, wir stehen an der Seite des Leibes Christi in der Ukraine. Amen. Lass uns das mal zusammen proklamieren. Wir als Leib Christi in den deutschsprachigen Nationen stehen an der Seite des Leibes Christi in der Ukraine. Und wir stehen gemeinsam, dass die Ukraine frei bleibt. Frei bleibt für das Evangelium, für das Reich Gottes, dass sie nicht besetzt wird von Feinden, die sie unterdrücken wollen, sondern dass sie frei sind. Wir stehen zusammen, wir stehen hinter ihnen, wir stehen gemeinsam im Gebet, in Autorität, in einer Zeit wie dieser. Danke, Vater, dass du uns gesetzt hast, um zu stehen, unsere Position einzunehmen, gemeinsam mit dem Leib Christi in der Ukraine und gemeinsam mit dem Leib Christi aus den Juden. Und so sagen wir auch heute an diesem Tag, wir stehen gemeinsam mit dem jüdischen Volk. Wir stehen gemeinsam gegen jede Lüge, die gegen das jüdische Volk ausgesandt ist. Wir stehen gemeinsam gegen jede Bedrohung, die gegen das jüdische Volk steht. Und wir proklamieren, das jüdische Volk ist frei. Wie am Tag von Purim. Das jüdische Volk ist frei, sich zu verteidigen. Das jüdische Volk ist frei, ihre Feinde zu besiegen, vollständig zu besiegen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Oh. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus, wir danken dir. Und ich möchte auch sagen, Rabbi Boris, wir danken euch, dass ihr steht. Seit 3 Jahren inmitten dieses Krieges. Dass ihr steht und dass ihr euren Platz nicht verlassen habt, sondern dass ihr stark steht. Und dass ihr damit denselben Kampf kämpft, den auch wir zu kämpfen haben. Es ist ein Kampf im Geist. Es ist nicht ein Kampf dort und ein Kampf hier, sondern es ist ein Kampf im Geist. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Danke schön. Oh, danke. Danke schön. Danke. Wow. Wow. Wow. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Vielleicht machen wir es so, dass wir jetzt an der Stelle euch die Gelegenheit geben, einfach ein Saatkorn hineinzusäen in diesen Boden. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute noch viel vorhat. Ich habe es gestern schon gesagt. Er möchte uns mit Feuer taufen. Er möchte uns mit Kraft taufen. Aber jetzt an der Stelle möchte ich euch einfach die Gelegenheit geben, hineinzusäen in diesen Boden seiner Herrlichkeit. Michael, kommst du nach oben? Der Michael sagt noch ein Wort dazu. Halleluja. Weiß den Herrn. Halleluja. Hey, was für eine Ehre. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Wird freudig innerlich. Wird freudig. Du bist herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Du bist hineinversetzt worden in das Königreich seines lieben Sohnes. Jesus Christus ist dein König. Er ist der König der Könige. Und er hat dich, der Vater hat dich herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Er hat dich herausgerissen und hat dich in den Autoritätsbereich von Jesus Christus, deinem Freund, deinem Erlöser gesetzt. Wisst ihr, und ich habe dir nur zwei Dinge. Ich hatte ganz andere Dinge, aber die sind weg. Ihr habt dir zwei Dinge. Wenn wir geben, wie geben wir? Wir geben freudig. Also du brauchst mich nicht, dich zu motivieren, zu geben, weil du innerlich bereit bist. Du bist innerlich bereit zu geben. Da ist keine Missmutigkeit, da ist kein missmutiges Herz, sondern du bist bereit innerlich und du bist freudig. Du sagst, jawohl, jetzt kann ich geben. Jawohl, da kommt innerliche Freude auf. Du sagst, jawohl, jetzt mache ich mich bereit. Du fängst schon fast an zu tanzen. Du sagst, ich habe jetzt die Chance zu geben. Ich habe die Chance hineinzulegen, ins Samenkorn hineinzuleben. Und pass auf, das ist das eine, Freude. Das zweite ist, was ist die große Schwester der Freude? Die große Schwester der Freude. Es ist die Liebe. Die Freude kommt einher mit der Liebe. Weißt du, und stell dir vor, das Bild hat mich so bewegt. Da kommt die Sünderin zu Jesus und sie bringt ein kostbares Öl und sie schüttet es aus. Sie nimmt ihre Tränen und sie schüttet es auf. So ist es, wenn wir geben. Wir kommen in einer Liebeshaltung und wir lieben Jesus. Wir lieben Gott, den Vater. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Und das zeigen wir auch im Geben. Auch in, nicht nur, wenn du Lobpreis machst. Auch wenn du gibst, liebst du Jesus. Und wenn du Jesus liebst, dann triggert es Gott. Es triggert Gott für Durchbrüche. Es triggert Gott, sich in deinem Leben zu offenbaren. Es triggert Gott, hier Durchbrüche. Feuer bei dir zum Ausbruch zu bringen. So, mach dich jetzt bereit, freudig mit der großen Schwester der Liebe, mit dieser Bereitwilligkeit in diesen Boden zu säen. Mach dich bereit. Es gehen jetzt Eimer umher. Wir haben Eimer. Es gibt Zettel unter deinem Stuhl. Es gibt Zettel. Dort kannst du eine Verpflichtungserklärung aufschreiben, was du später überweisen kannst. Und es gibt die wunderbare Chance, das über PayPal zu machen oder per Kreditkarte auf der Webseite, wenn du das am Smartphone machst. Mit der Haltung gehst du rein. Freudig und voller Liebe, einfach deine Liebe auszuschütten über Jesus. Schütte deine Liebe aus über ihn. In Jesu Namen. Let's go. Halleluja. Während ihr gebt, möchte ich euch noch ein paar Sachen sagen. Zum einen werden wir gleich auch noch für Tücher beten. Wenn du jemand hast, der heute nicht hier sein kann und du möchtest gerne, dass er diese selbe Kraft empfängt, sie ist übertragbar, lehrt uns das Wort Gottes in Apostelgeschichte 19,11, ja, dann kannst du ein Tuch in diesen großen Korb reintun und wir werden gleich zusammen mit Boris einfach für die Tücher beten und die Kraft Gottes wird sich außer Raum und Zeit auch dort freisetzen, wo Leute sind, die nicht hier sein können oder die Heilung brauchen oder die Befreiung brauchen. Ja. Ich habe hier ein starkes Zeugnis, es ist gerade erst vor kurzem reingekommen, was durch so ein Heilungstuch passiert ist, wollte ich euch gern vorlesen, während wir die Sammlung einnehmen. Und zwar, das hängt auch mit der Ukraine zusammen. Svetlana schreibt hier, wir schickten Heilungstücher, also die hier im Korb gesegnet wurden, in die Ukraine und wir erhielten gestern eine starke Nachricht. Eine schwangere Frau, die während der Flucht schwere Bauchverletzungen erlitt und unter Panikattacken sowie Traumata litt, hatte starke Schmerzen im Mutterleib und bekam starke Blutungen. Alle Symptome, die sie hatte, deuteten darauf hin, dass das Baby in einem lebensbedrohlichen Zustand war. Die Erste-Hilfe-Mitarbeiter rieten ihren Ehemann, also in der Ukraine, sie sofort ins Krankenhaus zu bringen. Bevor sie jedoch dort ankam, legte sie das Heilungstuch auf ihren Bauch, das sie erhalten hatte. Zunächst verspürte sie unglaublichen Frieden und ihre ersten Gedanken waren, alles wird gut. Dann ließen die Schmerzen nach und verschwanden komplett. Auch die Blutungen stoppten. Später bestätigte der Arzt, dass die Herztöne des Babys normal sind und die Mutter selber in Ordnung ist. Sie ist überglücklich und unendlich dankbar. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Ist es nicht wunderbar? Halleluja. Das heißt, Gott wirkt auch durch diese Kleidungsstücke und Tücher. Und deswegen einfach, wenn du das machen möchtest, kannst du das bereit machen hinten. Und wir werden dann gleich dafür beten. An der Stelle vielleicht auch noch kurz ein paar Hinweise. Zum einen blenden wir nochmal ein. Pastor oder Rabbi Boris ist ja auf einer Konferenz auch in Deutschland in Köln vom 12. bis 15. Juni. Eine internationale Gebetskonferenz mit Heidi Baker und Johannes Hartl, genau. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auf die entsprechende Website gehen. Auch spezielle Pastorentreffen gibt es da für Pastoren und geistliche Leiter. Also nutzt diese Gelegenheit. Außerdem wollte ich darauf hinweisen, auf unseren Büchertisch nochmal. Unser Büchertisch hat nachher geöffnet. Wie gesagt, wir werden noch einige Zeit hier sein, weil wir werden noch, ich werde gleich noch was sagen, zur Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Aber ich sage das hier schon mal an der Stelle, weil ich weiß immer, wenn wir in diesen Ausgießungsmodus reinkommen, dann vergesse ich alles andere und dann kommen wir zu nichts mehr. Deswegen sage ich es jetzt an der Stelle. Am Büchertisch gibt es an diesem Wochenende spezielle Rabatte. Erstens die drei neuesten CDs von meiner Frau. Heiliger Geist, weh in unserem Land und tief in mir brennt ein Feuer, sowie Redeemer, gibt es zum Sonderpreis für 33 Euro am Büchertisch. Okay, alle drei zusammen. Eine kostet 12,50 Euro. Außerdem gibt es meine Bücher, alle meine 5 Bücher, gibt es zu 1 Euro Rabatt zum einen. Und zum zweiten, wenn du meine Herrlichkeitstrilogie komplett kaufst, Reise in die Herrlichkeit, Söhne der Herrlichkeit und im Zentrum der Herrlichkeit, dann gibt es nochmal 2 Euro extra Rabatt für die drei zusammen, okay? Also, das kannst du nutzen am Büchertisch an diesem Wochenende. Außerdem kannst du noch nutzen, dass du dich anmeldest zu unserer Glory Life Schule. Jeden Donnerstagabend haben wir 2 starke Lehrimpulse, aber nicht nur Lehrimpulse, sondern es sind auch Aktivierungsimpulse, wo wir wirklich die Söhne und Töchter Gottes aktivieren. Momentan um die 650 Schüler werden da aktiviert, sowohl live hier vor Ort, du kannst jederzeit live dabei sein, aber du kannst auch ein Online-Schüler sein, kannst Livestream die Stunden zu dir nehmen oder auch im Nachhinein als Video on Demand. Also du kannst das auf Deutsch machen, du kannst es auf Englisch machen. Wenn du es online machst, kostet es 30 Euro im Monat. Wenn du es live hier vor Ort machst und einfach die ganze Zeit live oder die meiste Zeit live hier vor Ort dabei bist, dann kannst du es für 15 Euro machen. Das empfehle ich dir wirklich, um in dein geistliches Leben kontinuierlich auch zu investieren und um in diesem Fluss des Herrlichkeitslebens zu sein. Weil wie Boris gesagt hat, dieser Fluss des Herrlichkeitslebens soll nicht nur in einer Konferenz fließen, sondern in unserem Alltag. Also, und ich bin immer so begeistert, am meisten bin ich immer begeistert über so Zeugnisse. Ich habe hier wieder ganz viele starke Zeugnisse von Leuten, die einfach, was sie im Alltag erleben, Leute, die wir hier in der Glory Life Schule trainiert haben und die einfach Gewaltiges in ihrem Alltag erleben oder in ihrem Glory House. Ja? Das ist so stark. Ja? Ich muss gerade mal was lesen hier. Das ist so stark hier. In dem Glory House, da ist ein Mann gewesen, 51 Jahre alt, 13 Minuten lang ist sein Herz stillgestanden. Und hier steht, durch das massiv kämpferische Gebet zweier Glaubensschwestern mit Unterstützung von anderen Gläubigen und dem Glory House, das ist Glory House Offenbach, hat dieser 51-jährige Bruder einen 13-minütigen Herzstillstand ohne Hirnschaden überlebt. Die danach durchgeführte Herzoperation bei 2 defekten Herzklappen, schwer entzündetem Herzen, geschädigter Hauptschlag, Aderklappe und Lungenentzündung verlief übernatürlich gut. Die Ärzte hatten ihm keine Überlebenschance gegeben. Gott hat durch die Gebete und einem Heilungstuch, auch hier aus dem Heilungsbehälter, Wunder um Wunder und über seine Nahtoderfahrung, er hatte eine Nahtoderfahrung dann mit Gott, konnte er noch nicht berichten, denn sobald er zu reden beginnt, überwältigen ihn Freudentränen und es verschlägt ihm die Sprache. Gott hat ihm im Traum gesagt, dass alles gut werden und er lange leben würde. Daran hält er sich jetzt in seinem noch geschwächten Zustand fest. Der auf Station befragte Arzt sagte, er ist geheilt. Halleluja. Dank sei Gott. Amen. Halleluja. Und hier noch ein starkes Zeugnis aus Israel, weil wir es auch von Israel hatten. Wir haben ein Glory House, wo über Skype auch Teilnehmer aus Israel, eine Teilnehmerin aus Israel dabei ist, über Skype oder Zoom, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall online ist sie dabei in einem unserer Glory Häuser. Und diese Glory House Teilnehmerin aus Israel besuchte eine Familie, also dort. Der Familienvater war sehr krank. Er lag im Bett und hatte durch Knochenkrebs eine Wunde im Schulterbereich. Diese Wunde blutete permanent. Sie hat diesem Mann die Geschichte von der blutflüssigen Frau erzählt, die Jesus berührte und sofort geheilt wurde. Die Familie hatte diese Geschichte nie gehört, also eine jüdische Familie, ja, hatte diese Geschichte nie gehört. Beim Verbandswechsel befahl die Glory House Teilnehmerin, der Blutung sofort aufzuhören. Die Blutung hörte noch während des Gebets sofort auf. Die ganze Familie, die ganze jüdische Familie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen, als sie dieses Wunder sahen. Halleluja. Ist das nicht stark? Danke, Jesus. Weißt du das? Und ich könnte noch so viele andere Sachen vorlesen. Ich komme gar nicht nach immer mit dem Vorlesen der ganzen Wunder. Aber weißt du, das sind die Dinge, die passieren durch Söhne und Töchter Gottes, die das Herrlichkeitsleben leben. Amen. Und deswegen nochmal empfehle ich dir einfach in der Glory Life Schule dabei zu sein, dich trainieren zu lassen. Auch in unseren Glory Häusern wirst du trainiert. Wir haben ja an über zwischen 45 und 50 Orte, glaube ich, momentan haben wir Glory Häuser. Und von der Nordseeküste bis in die Schweiz, von Sachsen bis in die Pfalz und auch in Österreich. Und wenn du vielleicht hier bist und du hast kein Glory House in deiner Nähe oder auch kein Glory Life Zentrum in deiner Nähe und du sagst, jawohl, ich würde mich gern dafür trainieren lassen und zurüsten lassen, um, what's up? Confirmation. Ach so, sehr wichtig, sagt er, okay. Halleluja. Ja, es ist wirklich wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, auch im kleinen Rahmen. Also wenn du kein Glory House in deiner Nähe hast, aber du sagst, ich möchte mich dafür trainieren lassen, wir haben eine Glory House Leiterschulung, du fühlst dich Glory Life zugehörig, du bist in der Glory Life Schule, dann einfach melde dich bei uns und dann kannst du vielleicht ja in der Zukunft ein Glory House in deiner Nähe starten. Okay? Außerdem hast du die Möglichkeit, an unserem 24-Stunden-Gebet teilzunehmen. 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche wird gebetet. Momentan sind ein paar Stunden noch frei. Deswegen melde dich an gebet@glorylife.de, wenn du in diesem 24-Stunden-Gebet dabei sein möchtest. Ja? Sag uns einfach, zu welcher Stunde du beten kannst. Okay? Nutz diese Gelegenheit. Außerdem, last but not least, kannst du uns folgen über YouTube auf unserem Glory Life TV YouTube-Kanal auf Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch. Ja, gibt es verschiedene Kanäle. Kannst du uns folgen, also am besten abonnieren und dann kriegst du immer die aktuellen Videos auch von diesem Wochenende. Das gleiche gilt für Facebook, für Instagram, da haben wir verschiedene Kanäle. Mein persönlicher Kanal, Glory Life Zentrum und auch unser Glory Life Youth hat einen eigenen Kanal. Also nutzt die Gelegenheit, uns einfach da zu folgen, okay? Dann noch ganz kurz, bevor nachher kommt noch der Tom und gibt uns noch die Ansagen hier vor Ort weiter für unser Zentrum hier, aber einfach für die nächsten Wochen, einfach kurze Info, wo wir sind die nächsten Wochen. Am 22. März sind wir in Nürnberg, 15 Uhr in der Meistersingerhalle, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Wer ist alles aus dem Nürnberger Raum hier heute? Ist jemand da? Ja, super, wunderbar, sehr schön, Halleluja. Wir sind bald bei euch, wir freuen uns drauf. Okay, am 5. und 6. April ist wieder Herrlichkeits- und Wunderwochenende hier vor Ort mit Heilungsräumen und Herrlichkeits- und Wundergottesdienst am Sonntag. Für die Heilungsräume musst du dich anmelden. Ja, genau, da sind wir. Ja, 15.30 Uhr die Heilungsräume, Heilungsschulung für alle Heilungsdiener eineinhalb Stunden vorher. Okay, dann am 13., 14. April haben wir Hamburg. Hamburg, Christine, unsere Leiterin von Hamburg, ist ja auch hier. Halleluja. Dank dem Herrn für die Hamburg, unser Glory Life Zentrum in Hamburg dort. Dort werden wir sein. Zuerst im Leonardo Hotel am Sonntag und am Montag dann in unseren Räumen dort vor Ort zum Glory Life Intensivabend. Und dann merke dir jetzt schon vor, unsere nächste wirklich mega starke Konferenz, die hier vor Ort auch vor uns liegt, ist die Herrlichkeits-Pfingstkonferenz. Ja, mit Joshua und Janet Mills, guten Freunden von uns, Herrlichkeitsträgern, die leben auch das Glory Life wirklich. Und sie werden bei uns sein. Und es wird eine ganz, ganz starke Zeit werden. Da freuen wir uns drauf. 6. bis 9. Juni. Es beginnt am Freitagabend. Das ist ein bisschen ein anderes Setting wie hier an diesem Wochenende. Wir beginnen schon Freitagabend, Samstagmorgen, Samstagnachmittag, Samstagabend, Sonntagmorgen. Also 2 Übernachtungen solltest du buchen hier in der Gegend. Und dann bist du da dabei. Okay? Gut. So, ich glaube, soweit jetzt mal von mir die Ansagen. Jetzt segne mal vielleicht an der Stelle die Sammlung, dann sage ich noch ein bisschen was zum, oder dann segnen wir noch die Tücher gleich, genau, machen wir auch, und dann sage ich noch ein bisschen was zum Weiteren. Halleluja. Streckt eure Hände aus, danke Vater, dass wir eins sind in diesem Herrlichkeitslebenswerk, Herr, das du tust, Herr, das du mitten in Europa tust, Herr. Danke, Vater, dass du deinen Geist ausgießt, Herr, auf alles Fleisch, Herr. Danke für den Geist der Erweckung, der hier ist, Herr. Oh, und Vater, wir glauben dir, Herr, dass dieser Geist der Erweckung sich ausbreitet, Herr. Und wir glauben dir, Herr, dass jedes einzelne Saatkorn auch, Herr, in Finanzen, das gesät worden ist, Herr, in diesen Geist der Erweckung heute Morgen, Herr. Herr, dass es sich multiplizieren wird, Herr. Herr, dass es dein Reich bauen wird, Herr. Herr, dass du es nimmst, wie Jesus die 5 Brote und 2 Fische genommen hat. Und er hat davon 5000 Menschen, nicht nur Menschen, sondern 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt gemacht, Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du wirklich diese Euros wirklich so effektiv verwendest, Herr. Herr, dass tausende Menschen einfach durch dieses Investment das Evangelium hören und geistlich satt werden, Herr. In Jesu Namen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den Nationen, Herr, in Israel, Herr, in der Ukraine, Herr, in Europa, Herr, auf der ganzen Welt, Vater. Danke, Herr, dass du dieses Brot übers Wasser gehen lässt, Herr, unser Brot übers Wasser gehen lässt, Herr, und dass du uns vielfach zurückgibst, Herr, jeden, der gegeben hat, so wie du dem kleinen Jungen, der die 5 Brote und 2 Fische gebracht hat, Herr, du hast ihm 12 Körbe wieder mitgegeben. Halleluja. Danke dafür, Jesus. Amen. Halleluja, preis den Herrn, Amen, yes, Glory. Könnt ihr die Tücher bringen? Rabbi Bose, will you pray with me for the cloths? And let's release the power of God and the glory of God. Halleluja. Father. Vater. Let fire of your spirit. Lass das Feuer deines Geistes. Come. Komm. And consume all these things. Und das verzehren. Through Yeshua. Durch Yeshua, den Messias. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Glory. Halleluja. Preis den Herrn. Sehr effektiv. Halleluja. Preis den Herrn. Lass uns nochmal zusammen aufstehen, gerade an der Stelle. Ich habe den Eindruck, es soll noch etwas tun. Bevor wir zur Taufe kommen, zur Taufe im Heiligen Geist, wenn du heute Morgen hier bist, vielleicht kann jemand am Keyboard spielen, genau, wenn du heute Morgen hier bist oder vielleicht auch über Livestream zuschaust und du sagst in deinem Herzen, wow, das ist ja Hammer, was hier so sich bewegt irgendwie, aber ich fühle mich noch wie getrennt von diesem Gott, von dem ihr immer redet. Ja? Du bist wie getrennt von diesem Gott. Du siehst dich wie getrennt von diesem Gott. Dann gibt es im Wesentlichen 3 Möglichkeiten, warum das so ist. Das möchte ich dir sagen. Die eine Möglichkeit ist, das Wort Gottes sagt, wer Jesus aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt mit anderen Worten, jeder Mensch wird von Natur aus geboren, ohne ein Kind Gottes zu sein. Er ist von Natur aus getrennt von Gott. Gott musste Jesus als den Erlöser senden, um die Kluft zwischen uns und Gott zu überbrücken. Um die Kluft, die die Sünde geschaffen hat, zu überbrücken. Die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt. Egal, vielleicht hältst du dich für besser als andere. Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe weniger gesündigt als andere. Spielt keine Rolle. Wir haben alle gesündigt. Und jede Sünde trennt uns radikal von Gott. Jede einzelne Sünde, die du von deinem Kindesbein an begangen hast, trennt dich von Gott. Es sei denn, du hast einen Erlöser, der die Sünde bedeckt hat. Es sei denn, du hast den, der sein Blut vergossen hat für deine Sünde und der gekommen ist, um dich zu erlösen. Und deswegen sagt Johannes, so viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt mit anderen Worten, wer Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser empfängt, dem gibt er die Macht, als Kind Gottes zu leben. Ohne Jesus gibt es keinen Weg zu Gott. Vorbei an Jesus kannst du nicht zum Vater kommen. Jesus hat auch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie in deinem Leben bewusst diese Entscheidung getroffen, zu sagen, Jesus, sei du mein persönlicher Herr und Erlöser. Komm du in mein Herz hinein. Vielleicht hast du noch nie bewusst diese Entscheidung getroffen. Vielleicht bist du in Anführungszeichen christlich aufgewachsen. Vielleicht bist du in die Kirche gegangen oder wie auch immer. Aber du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Vielleicht wolltest du auch mit Kirche gar nichts zu tun haben, weil du so viele schlimme Dinge gehört hast über manche Kirchen. Vielleicht hast du dich distanziert. Aber weißt du, es geht nicht um irgendeine kirchliche Organisation, sondern es geht um Jesus Christus, eine Person. Die Person, die gekommen ist, um dich zu erlösen. Und wenn dich das betrifft und du hast noch nie bewusst diese Entscheidung getroffen, Jesus in deinem Herzen aufzunehmen, dann möchte ich jetzt an der Stelle gleich mit dir und für dich persönlich beten, weil Gott möchte heute diese Trennung zwischen dir und ihm aufheben, ein für alle Mal. Halleluja. Die zweite Kategorie von Menschen, für die ich beten möchte, sind diejenigen, die vielleicht schon mal in ihrem Leben tatsächlich bewusst Jesus als ihren Herrn und Erlöser eingeladen haben. Aber dann bist du irgendwie durch Dinge in deinem Leben, durch Sorgen, was auch immer, durch einfach die Dinge des Lebens, bist wieder von ihm weggekommen und du hast nicht wirklich mit ihm gelebt. Du hast nicht in ihm gelebt. Du hast nicht in dieser Beziehung gelebt. Er war nicht dein Leben. Ja, weil das ist es. Wenn du ihn aufnimmst als deinen Herrn, dann heißt es, er wird dein Leben. Er ist nicht nur irgendeine Religion, der du irgendwie mal huldigst, indem du einfach mal an Weihnachten in die Kirche gehst oder irgend sowas, sondern es ist eine persönliche Beziehung. Und du bist wieder weggekommen von dieser persönlichen Beziehung. Und Gott ruft dich heute Morgen, einen Neuanfang zu machen und zu sagen, jawohl, Herr Jesus, ich möchte ganz neu bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du der Herr meines Lebens bist und dass du mich führen darfst, so wie du es möchtest. Und du möchtest einen, und du sollst einen Neuanfang machen aus der Sicht Gottes. Gott ruft dich dazu und du spürst es in deinem Herzen, das bin ich. Ja, ich brauche diesen Neuanfang. Ich brauche diesen Neuanfang mit Jesus. Auch dann möchte ich jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten. Und ich werde gleich fragen, wen das alles betrifft. Und dann darfst du deine Hand heben. Aber ich möchte kurz noch die dritte Kategorie von Personen zeigen, die ebenfalls hier sein kann. Und du hast dieses Empfinden, ich bin getrennt von Gott. Und das ist, sind diejenigen hier in unserer Mitte, die zwar Jesus bekennen als ihren Herrn, aber die in kontinuierlich einfach in einer Sünde leben, die du bisher nicht Gott gebracht hast und bekannt hast und von der du keine Befreiung empfangen hast. Und diese Sünde trennt dich von Gott. Es kann eine sexuelle Sünde sein, es kann eine Bindung sein, eine Sucht oder was auch immer. Und du merkst, es ist ein ständiger Kampf in dieser Beziehung zu Gott zu sein, aufgrund dieser Sache. Und Jesus möchte dich befreien heute Morgen. Amen. Er möchte dich freisetzen von allem, was dich von Gott trennt. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir und für dich persönlich beten. Und deswegen jetzt an der Stelle, ich möchte fragen, wer ist bei einer dieser drei Kategorien angesprochen? Wer sagt, jawohl, ich möchte heute Morgen Jesus ganz persönlich zum Herrn meines Lebens machen? Wer sagt heute Morgen, ich möchte ihn ganz neu zum Herrn meines Lebens machen? Wer sagt heute Morgen, ja, ich möchte einfach ihm eine Sache bringen in meinem Leben und ich möchte davon freigesetzt werden, damit diese Sünde keine Rolle mehr spielt in meinem Leben? Streck einfach ganz schnell deine Hand aus, so dass ich sehen kann. Ja, danke hier, danke, danke, danke. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Überall, ich sehe die Hände, auch auf der Empore schaue ich, da sind auch Hände. Ja, danke, Jesus. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich möchte gerne mit euch und für euch persönlich beten. Und deswegen kommt ganz schnell hier zu mir nach vorne. Ich komme hier runter und kommt einfach ganz schnell, wo ihr seid, auch ihr aus der Empore. Kommt einfach durch den Gang runter. Wir warten auf euch. Kommt einfach hier nach vorne. Und ich möchte einfach, und wir alle zusammen wollen für euch persönlich und mit euch persönlich beten. Okay? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Hey. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen, wunderbar, Halleluja, danke Jesus, noch jemand da, der dazukommen soll, Halleluja, herzlich willkommen, wunderbar, herzlich willkommen, Halleluja, ist noch, ja, da sind noch mehr dazugekommen, herzlich willkommen, Herzlich willkommen. Halleluja. Danke, Jesus. Ist noch jemand da? Dann komm einfach noch dazu. Wenn du von der Empore runterkommst, brauchst du ein bisschen länger, bis du hier bist. Aber komm einfach schnell nach vorne. Ja, herzlich willkommen. Wunderbar. Super. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Wunderbar. Stell dich einfach da dazu. Dann können wir zusammen beten. Und wir wollen einfach zusammen Folgendes tun. Das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Und deswegen möchte ich als erstes, bevor ich euch jedem auch persönlich die Hand auflege, möchte ich als erstes mit euch ein Gebet sprechen, wo du einfach mir laut nachsprichst, zu Gott nachsprichst und es zu Gott sprichst und Gott hört dein Gebet. Und mit diesem Gebet bringst du zum Ausdruck, dass er der Herr deines Lebens sein darf, dass er dein Erlöser sein darf und dass er dich von Sünde frei machen darf. Du bittest ihn auch um Vergebung für jede Schuld und Sünde. Und er wird dir vergeben und er wird durch sein Blut dich reinigen und freisetzen. Halleluja. Okay, lass uns einfach unsere Augen schließen. Und jeder im Raum, der es einfach mitbeten möchte, du darfst es gern laut mitbeten. Na, jeder hier vorne, auf jeden Fall, sprich es laut mit. Wenn du über Livestream zuschaust und dieser Aufruf war auch für dich, dann nimm das mit rein. Wir nehmen dich mit rein. Sprich es einfach mit nach. Und nachher, wenn ich die Hände auflege, fühl dir auch die Hände aufgelegt. Halleluja. Lass uns sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich gerufen hast heute Morgen. Danke, dass ich hier bin. Du hast mich gefunden. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du wegen meiner Sünde gestorben bist, am Kreuz von Golgatha. Und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, um mich frei zu machen. Um mir ein neues Leben zu geben. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich dich zur Seite gelassen habe, wo du keine Rolle gespielt hast in meinem Leben. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe. Und ich erkläre jetzt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Herr Jesus Christus, ich mache dich zu meinem persönlichen Herrn und Erlöser. Komm du jetzt in mein Leben. Wasche mich durch dein Blut. Wasche mich durch deinen Heiligen Geist. Vergib mir alle Sünde. Reinige mich von aller Schuld. Ich glaube mit meinem Herzen, dass du bezahlt hast und dass dein Blut ausreicht für mich. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm jetzt in mein Herz. Mach mir Jesus lebendig. Mach mir den Vater lebendig. Wasche mich jetzt. Reinige mich jetzt. In Jesu Namen. Durch die Waschung der Wiedergeburt. Danke, Heiliger Geist.